Kritik des politischen Engagements. Die Betonung ist hier auf das Politische zu legen. Es stellt sich die Frage, kann es ein Engagement geben, das nicht das Politische bejaht? Eine Parteinahme gegen Antisemitismus und für Israel, die nicht das Politische bejaht, die nicht den Staat affirmiert. Und um eine solche Parteinahme muss es ja zuallererst, gehen. Eine Möglichkeit besteht darin, sich diese Frage überhaupt nicht zu stellen und einfach Politik zu machen, entweder mit Parteien oder mit Begriffen. Oder man tut so, als ob man sich nicht engagiere, weil das Wort Engagement eben einen schlechten Ruf hat und sich gar nicht mehr blicken lassen darf. Und das ist ja auch kein Wunder, wenn man auf die Geschichte der Linken zurückblickt oder wenn man die Linke heute sich ansieht. Das heißt aber, entweder verzichtet man auf die radikale Kritik der Gesellschaft und des Staats, indem man unverhohlen einfach Politik macht, oder es bleibt die Selbstreflexion auf der Strecke, die Reflexion darauf, was man eigentlich tut, wenn man zum Beispiel für Israel Partei ergreift. So in etwa ist der Titel zu verstehen, das ist sozusagen die Fragestellung des ganzen Buchs, wobei allerdings politisches Engagement sehr weit gefasst wird. Und ich habe mich dabei an der berühmten Dialektik der Aufklärung von Adorno und Horkheimer orientiert. Der Begriff des politischen Engagements, wie ich ihn hier der Kritik unterwerfe, der korrespondiert mit dem der Aufklärung. Allerdings gehe ich nicht so weit zurück, wie das Adorno und Horkheimer gemacht haben, also nicht bis zur Odyssee, aber immerhin bis zur Konstituierung des modernen Staats, also nicht zu Homer zurück, aber zu Shakespeare und Hobbes, zu Machiavelli und Spinoza. Dieser weit gefasste Begriff des politischen Engagements, der also aufs Engste mit der Aufklärung, mit der Bewegung der Aufklärung zu tun hat, erklärt vielleicht auch, warum das Buch nicht, wie angekündigt, 400 Seiten haben wird, sondern über 700. Nun, vor einem Monat habe ich das Buch in Berlin vorgestellt, bei den Linken Buchtagen, und habe dabei etwas aus dem ersten Teil vorgetragen, da waren übrigens viel mehr Leute, habe dabei etwas aus dem ersten Teil des Buchs vorgetragen, und da geht es im Wesentlichen um die politische Philosophie von Spinoza und von Hobbes und die Auseinandersetzung damit bei Marx in seiner Kritik der politischen Ökonomie. Und das ist keine so ganz einfache Lektüre, und ich konnte also bei den Leuten im Publikum, bei einigen wenigstens erkennen, wie sie mit den Ohren geschlackert haben. Deshalb werde ich heute nur kurz einen Überblick geben über den ersten Teil und dann eine Lesung aus dem zweiten Teil machen, ein paar Passagen aus dem zweiten Teil hier vortragen, damit ihr so einen Eindruck bekommt, worum es da geht. Ist sicherlich auch nicht ganz einfach, aber ich denke, besser geeignet für eine Lesung als diese Passagen aus dem ersten Teil. In diesem ersten Teil, um damit doch zu beginnen, rückt vor allem die Philosophie und auch die Staatstheorie von Spinoza ins Zentrum, nämlich sein positiver Staatsbegriff, wie ich das bezeichne, und den versuche ich da von Hobbes aus zu kritisieren, und zwar in dieser Hinsicht, dass Spinoza den Staat nicht wie Hobbes aus dem Verhältnis der Staaten zueinander bestimmt, das ja, folgt man Hobbes, ein feindliches ist, ein potenziell kriegerisches ist, Und darin, dass Spinoza hier in gewisser Weise abweicht von Hobbes, von dem er andererseits auch vieles übernimmt, darin kann man eine gewisse Schwäche seiner Staatstheorie, seiner politischen Traktate sehen. Und in dieser Schwäche schlug sich auch die Schwäche des holländischen Souveräns nieder, des Souveräns der Vereinigten Niederlande, wie man korrekterweise sagen muss. Und damit komme ich schon zu diesem Bild, das ich ausgewählt habe. So sieht man es besser, so sieht man besser, dass es sich um ein äußerst schockierendes Bild handelt. Es stammt von Jan de Bijn, einem holländischen Maler, und stellt ein Ereignis aus dem Katastrophenjahr der niederländischen Geschichte dar, 1672, dieses Katastrophenjahr liegt eigentlich inmitten des sogenannten goldenen Zeitalters der Kultur der Niederlande. Es zeigt die Leichen der Brüder de Witt, Johann und Cornelius de Witt. Johann de Witt hatte an der Spitze des Staats der Vereinigten Niederlande gestanden. Er war einer der ersten Nicht-Monarchen als Staatschef in Europa. Ludwig XIV. Sprach nur ganz despektierlich von diesem Anwalt de Witt, der sich also aufspiele als Schiedsrichter Europas. So lautet sein Diktum über de Witt. Der Bruder von Johann de Witt, Cornelius de Witt, hatte ebenfalls dieser Regierung angehört und war auch ein wichtiger Feldherr für die Vereinigten Niederlande. Und da zeige ich jetzt dieses andere Bild. Auf dem sieht man nämlich Cornelius de Witt. Stammt auch vom selben Maler, von Jan de Bijn, und zeigt Cornelius de Witt in Amt und Würden als Heerführer. Und wenn man sich das ansieht, dann ist er hier als souverän dargestellt, ganz im Sinne von Hobbes. Er droht gewissermaßen als eine Riesengestalt über der Landschaft. Und wenn man hinsieht auf diese Landschaft, dann spielt sich hier gerade eine Schlacht ab. Das ist also eine Apotheose des Souveräns vor dem Katastrophenjahr 1672 und steht also in jeder Hinsicht im äußersten Gegensatz zu dieser Illustration des Katastrophenjahrs. Und diese Illustration zeigt also das Ergebnis davon, dass die Souveränität dieses Landes gewissermaßen zerrieben wurde zwischen den Mächten Frankreich und England. Und dabei wurde im Inneren der Mob freigesetzt, unter anderem in Gestalt von sogenannten Schützengilden. Eine davon hat übrigens Rembrandt in seinem berühmten Gemälde Die Nachtwache dargestellt. Die Nachtwache stellt eine solche Schützengilde dar. Es handelt sich hier aber zugleich, wie man sehen kann, je nach der Situation, in der sich die Gesellschaft befindet, also es kann aus solchen Schützengilden konnten eben auch die Rackets des Mobs entstehen, je nach der gesellschaftlichen Situation. Und das war in Den Haag der Fall im Jahr 1672. Und dieser Mob hat dann die beiden Brüder de Witt aufs Grausamste gefoltert, verstümmelt und gelyncht und die Leichen zur Schau gestellt. Nun, Spinoza, um zum eigentlichen Gegenstand zurückzukommen, Spinoza zum Gegenstand des ersten Teils. Spinoza war ein Parteigänger der Brüder de Witt und nach ihrer Ermordung im Krisenjahr 1672 wollte er, so berichtet es Leibniz, wollte Spinoza Plakate am Tatort anbringen mit der Aufschrift Ultimum Ultimi Barbarorum, die letzten der Barbaren, könnte man das übersetzen. Aber zum Glück war sein Hausherr sehr besorgt um ihn und hat ihn einfach eingesperrt und damit am Ausgehen gehindert, denn auch Spinoza hätte sich, wie Leibniz berichtet, dem Tod durch eine solche Zerfleischung ausgesetzt. Dieses Katastrophenjahr ist gewissermaßen nur so ein historischer Bezugspunkt im ersten Teil des Buchs, deshalb, weil dieses Jahr doch einiges Licht auf die Schwäche von Spinozas Staatsbegriff wirft. Und wie gesagt, diese Schwäche versuche ich im ersten Teil darzulegen. Aber man darf sich es eben auch nicht zu einfach machen mit der Kritik an Spinoza. Es liegt nämlich in dieser Schwäche auch eine Stärke. Spinozas Staat ist, wie gesagt, nicht bestimmt durch das feindliche Verhältnis der Staaten zueinander, durch das potenziell kriegerische Verhältnis der Staaten. Sie ist vielmehr abgeleitet von seinem Substanzbegriff. Und dieser Substanzbegriff, den er ja in der Ethik in den Mittelpunkt stellt, in seiner Ethik dargestellt nach den Methoden, mit den Methoden der Geometrie, dieser Substanzbegriff hat es in sich. Und um den geht es auch im ersten Teil des Buchs. Substanz ist bei Spinoza das sich selbst Erhaltende. Damit bringt seine Philosophie die Vernunft der Aufklärung gewissermaßen auf den Punkt. Auf den Punkt im wörtlichen Sinn, wie schon Adorno und Horkheimer in der Dialektik der Aufklärung festgehalten haben. Also da geht es ja sozusagen um die Darstellung, bei Adorno und Horkheimer geht es ja um die Darstellung und Kritik des Vernunftbegriffs der Aufklärung. Und der Kern sozusagen dieses Vernunftbegriffs, so wie ihn auch Adorno und Horkheimer in den Mittelpunkt drücken, der Kern dieses Vernunftbegriffs ist ja Vernunft bestimmt als Selbsterhaltung. Vernunft bestimmt nach dem Prinzip der Selbsterhaltung. Und Substanz ist gewissermaßen der Inbegriff dessen, was als Vernunft der Aufklärung gelten kann. Substanz ist das, was sich selbst erhalten kann, so bestimmt es Spinoza. Andererseits aber, also ich möchte jetzt hier nicht eingehen auf die Kritik, die Horkheimer und Adorno dann an diesem Substanz- bzw. Vernunftbegriff üben, das spielt natürlich auch eine große Rolle in meinem Buch, da geht es sozusagen um die Ausblendung dessen, dass der Geist, um die Ausblendung im Geist, im Vernunftbegriff, um die Ausblendung der natürlichen Voraussetzungen der Natur selbst, der innermenschlichen wie der außermenschlichen Natur, und damit setzt sozusagen kommt die Dialektik der Aufklärung in Gang, dass sozusagen von der Natur abstrahiert wird im Sinne dieser Auffassung von Vernunft. Was mich im ersten Teil des Buchs vor allem beschäftigt, ist jedoch, dass Marx in seiner Kritik der politischen Ökonomie auf diesen Substanzbegriff zurückgreift und damit, gerade damit, die Kritik der politischen Ökonomie entwickelt und mit ihm das automatische Subjekt des Kapitals, wie er das ja selbst bezeichnet, auf den Begriff bringt. Das sich selbst Erhaltende des Werts verselbstständigt sich hier, so wie Marx das darstellt in der Kritik der politischen Ökonomie, gegenüber der Selbsterhaltung der Individuen. Diese Wendung gibt Marx dem Substanzbegriff, indem er ihn auf die politische Ökonomie bezieht, in dieser kritischen Weise. So viel also ein paar Bemerkungen, ein paar sehr oberflächliche, sehr vereinfachende, verkürzte Bemerkungen zum Inhalt des ersten Teils. Der zweite Teil hingegen, aus dem ich dann ein paar Passagen vorlesen möchte, der handelt davon, was die deutsche Ideologie und heute der Dschihadismus an vorderster Front Heidegger und die Selbstmordattentäter, was hier an die Stelle der Substanz, der Vernunft, der Selbsterhaltung gesetzt wird. Nämlich ein Seinsbegriff, für den das Sein im sich selbst Opfern besteht, oder um mit Heidegger, im Heidegger-Jargon zu sprechen, in dem das Sein sich im sich selbst Opfern entbirgt. Und dieses sich selbst Opfern, dieser Seinsbegriff, der sozusagen im sich selbst Opfern resultiert, der ist ja im Grunde das genaue Gegenteil des Substanzbegriffs von Spinoza, der, wie gesagt, die Selbsterhaltung, aus der Selbsterhaltung heraus bestimmt wird. Diese deutsche Ideologie oder die dschihadistische Ideologie ist nun aber wirksam nur vom Boden der Kritik der politischen Ökonomie und der kritischen Theorie. Dieser Ideologie ist nun wirksam nur auf diesem Boden der kritischen Theorie und der Kritik der politischen Ökonomie entgegenzutreten. Zugleich ist es aber, und das versuche ich dann in diesem zweiten Teil, angesichts der antizionistischen Gewalt, die heute die bedrohlichsten Formen annimmt, durchaus nötig geworden, diese Kritik auch weiterzuentwickeln und zuzuspitzen. Und von dieser Zuspitzung aus könnte ich den Inhalt meines Buchs auch ganz anders nacherzählen, etwa so: Der erste Teil handelt davon, warum Spinoza als der erste konsequente Zionist gelten kann. Diese Passage habe ich übrigens in Berlin vorgelesen. Spinoza als der erste konsequente Zionist und was bei Marx daraus wird. Warum Spinoza also als der erste konsequente Zionist gelten kann, aber ein schlechter Staatstheoretiker war. Eine Problematik, die dann, wie ich meine, bei Theodor Herzl wiederkehrt. Und warum Marx andererseits der erste große Staatskritiker zu nennen ist, aber ein schlechter Zionist war oder gar keiner. Der zweite Teil aber handelt dann davon, warum dem kategorischen Imperativ nach Auschwitz, wie ihn Adorno formuliert hat, also Denken und Handeln so einzurichten, dass Auschwitz nicht sich wiederhole, nichts Ähnliches geschehe, warum dem kategorischen Imperativ ein praktischer Imperativ hinzuzufügen wäre. Und zu diesem praktischen Imperativ möchte ich jetzt in einigen Passagen aus dem zweiten Teil hinführen. Ich habe von Verselbstständigung gesprochen, um die Art und Weise anzudeuten, wie Marx auf den Substanzbegriff der philosophischen Tradition und insbesondere Spinozas zurückgreift, was er darzustellen versucht. Im Kapital ist ja die Verselbstständigung der Selbsterhaltung und Selbstvermehrung des Werts gegenüber den Individuen. Aber diese Rede von der Verselbstständigung, die hat natürlich ihre Tücken. Und im Grunde ist jede Kritik, jede Bezugnahme auf Marx, die nicht im landläufig marxistischen Sinne erfolgt, sondern sich selbst als kritisch versteht, aufgefordert, sich mit diesen Tücken in einem Begriff wie dem der Verselbstständigung auseinanderzusetzen. So könnte man ja auch das automatische Subjekt des Kapitals, von dem Marx, wie gesagt, spricht und das diese Verselbstständigung zum Ausdruck bringen soll, so könnte man ja auch dieses automatische Subjekt des Kapitals, die Selbstverwertung des Werts, als einen gesamtgesellschaftlichen Roboter bezeichnen. Verselbstständigt hat sich ja hier sozusagen, also man kann sich das ja so vorstellen, dass sich hier ein Roboter gegenüber den Individuen verselbstständigt, wie die Maschinen in den diversen Science-Fiction-Szenarien. Aber um eine solche Art Verselbstständigung handelt es sich eben nicht bei Marx. Der Unterschied ist nicht nur, dass es bei der Selbstverwertung des Werts ein einziger allumfassender Mechanismus ist, der überall gleichzeitig wirkt, sondern auch, dass dieser Mechanismus als solcher allein in den Köpfen der Menschen vorhanden ist. Denn der Wert, dessen Selbstverwertung als automatisches Subjekt bezeichnet wird, der besteht ja aus keinem einzigen Atom Naturstoff, wie Marx nicht müde wird, festzuhalten. Und deshalb so meine These, deshalb spricht Marx hier von Subjekt und nicht etwa von einer automatischen Maschine, was er oberflächlich betrachtet auch nahegelegen hätte, wenn er diesen Verwertungsprozess des Kapitals zur Darstellung bringt. Es geht eben um Bewusstsein und Selbstbewusstsein, wie sie nur Menschen haben können, um Freiheit und um deren Negation. Deshalb ist das automatische Subjekt ja auch als ein Oxymoron angelegt, also der Begriff soll in sich selbst einen unauflösbaren Widerspruch enthalten, einen Gegensatz, einen Kontrast zum Ausdruck bringen, automatisch einerseits und andererseits doch Subjekt. Ähnlich wie das Oxymoron, das Thomas Hobbes für den Staat geprägt hat, als sterblicher Gott. Damit soll etwas wie die Unbegreiflichkeit dessen zum Ausdruck gebracht werden, was das Kapitalverhältnis, was mit dem Kapitalverhältnis in die Welt gekommen ist. Und diese Unbegreiflichkeit wäre zuletzt darin zu sehen, dass die Individuen die Existenz des Werts wie selbstverständlich hinnehmen und sich für sie auch engagieren. In dieser Hinsicht dem Glauben an Gott vergleichbar, nur dass dieser liebe Gott eben ein Automatismus ist und im Kern auf einem einzigen Prinzip beruht, auf der für die Produktion der jeweiligen Ware gesellschaftlich notwendigen Arbeitszeit oder im ökonomischen Jargon, im nationalökonomischen Jargon, auf der Produktivität, die durch den Konkurrenzkampf im Tausch ermittelt wird. Also messbar erscheint in dem Sinn, dass alle unwillkürlich diese Messbarkeit mindestens so weit akzeptieren, als umgekehrt der naturwissenschaftliche Zeitbegriff mit Bewusstheit akzeptiert wird. Vom isolierten Individuum aus betrachtet ist der Glaube an diesen Gott mehr als selbstverständlich. Dieses Individuum würde untergehen, wenn es nicht akzeptierte, was die anderen akzeptieren, allerdings nicht untergehen, wie die Individuen im vorkapitalistischen Gemeinwesen, die etwa Individuen, die den alten Gott einfach lauthals leugnen und sich sonst wie zur Wehr setzen und dann hingerichtet oder versklavt werden, sondern das moderne Individuum geht gewissermaßen auch automatisch unter, indem es nicht mehr die Mittel sich beschaffen kann, die es für sein Überleben benötigt. Und erst wenn es sich dabei an gewissen Voraussetzungen des automatischen Subjekts, also etwa den Eigentumsverhältnissen, vergreift, hat es den Einsatz von Gewalt in Form der Hüter des Gesetzes zu gewärtigen. Also hier gibt es natürlich in der Moderne auch ein anderes Verhältnis zur Gewalt, ein durch die Institutionen des Staats, des modernen Staats, vermitteltes Verhältnis zur Gewalt. Man könnte auch sagen, gebrochenes Verhältnis, das eben hervorgebracht wird durch das Kapitalverhältnis, durch diesen Automatismus im Verwertungsprozess letztlich. Sobald das Individuum jedoch Gesellschaft und sich selbst als Gesellschaftliches zu denken versucht, also sobald es nicht sich als Isoliertes wahrnimmt, von seinem Zusammenhang mit den anderen ausgeht, um ihn als etwas irgendwie Vernünftiges zu begreifen, steht es allemal vor dem automatischen Subjekt, also vor diesem Unbegreiflichen, davor, dass der Zwang, den es erfährt und dem es bei Strafe des Untergangs Rechnung tragen muss, dass dieser Zwang, wie Marx selbst auch sagt, stumm bleibt, dass er nicht von der Natur oder von einzelnen Personen ausgeht, wie etwa im Feudalismus noch, sondern einer zweiten Natur angehört, die sich welcher Person auch immer, sei es Unternehmer auf der einen Seite oder Lohnarbeiter auf der anderen, nur als Mittel bedient, um die Selbstverwertung des Werts voranzutreiben. Diese zweite Natur, von der ja auch schon Hegel gesprochen hat, dem es ja nicht zuletzt um die Darstellung der bürgerlichen Gesellschaft und ihres Mechanismus bereits ging, diese zweite Natur verdankt ihre Existenz dem Umstand, dass die Individuen sie täglich bejahen, indem sie sich allein durch sie hindurch, durch diese zweite Natur hindurch wechselseitig als Menschen anerkennen. Und der Subjektbegriff hält genau das fest, deshalb kann Marx nicht auf ihn verzichten, wenn er vom Verwertungsprozess des Kapitals spricht, dass die Menschen, solange es Herrschaft gibt, frei und nicht frei in eins sind, wie das Adorno einmal ausgedrückt hat, dass niemand den Gegensatz, sich zugleich als isoliertes Einzelnes und gesellschaftlich Allgemeines zu denken, los wird. Dass dieser Gegensatz eben nicht nur das Objekt, sondern die Formen der Erkenntnis betrifft, in denen das Objekt erfasst zu werden vermag. Darum auch wehrt sich gleichsam etwas im Begriff des Subjekts dagegen, in die Mehrzahl gesetzt zu werden, als ob der Einzelne sich immer dessen bewusst bleiben soll, dass er in den Formen seines Bewusstseins ein Allgemeines besitzt oder von einem Allgemeinen besessen wird, je nachdem, so wenig er auch wissen mag, woher sie kommen, diese Formen, so wenig er auch zugeben möchte, dass er immer zugleich auch selbst dafür verantwortlich ist, in ihnen zu denken. Ist hingegen von Subjekten die Rede, klingt es nicht zufällig nach der Art und Weise, wie die Obrigkeit bzw. ein Polizeibeamter von Untertanen bzw. Bürgern spricht, die berühmten verdächtigen Subjekte. Die Marxisten haben sich dieser Probleme einfach entledigt, indem sie die verdächtigsten dieser Subjekte in ein revolutionäres Subjekt umdefinierten und ihren scheinbar undogmatischen Nachfolgern in der Linken ging dieses revolutionäre Subjekt in seiner ursprünglichen Gestalt zwar verloren, aber sie geben die Suche nach einem neuen revolutionären Subjekt nicht auf. Die Völker der dritten Welt, die Frauen, die neuen sozialen Bewegungen, Occupy und was es sonst da noch alles gab und geben wird. Man denkt hier das Individuum immer schon als ein im Kollektiv des revolutionären Subjekts aufgelöstes. Ideologiekritik ist gegen solche schlechte Romantik umso mehr gewappnet, als sie sich auf das automatische Subjekt als ein rein Negatives berufen kann. Darin liegt sozusagen die Bedeutung des Marxischen Kapitals, der Kritik der politischen Ökonomie, dass es erlaubt, dieses Negative zu denken. Hier mache ich dann doch einen Sprung, damit es nicht zu lange wird, und setze fort mit einem Zitat aus der Saint-Phrase, ich glaube aus der ersten Nummer, es stammt aus einem Text von Christian Thalmeier und bringt auf sehr prägnante Weise die moralphilosophische Konsequenz dieses Begriffs vom automatischen Subjekt zum Ausdruck. Es lautet, jeder weiß, dass unter den Bedingungen des Kapitals Hunger kein Grund der Produktion ist. da ist sozusagen im Grunde auch bereits deutlich, in dieser Formulierung ist bereits deutlich, dass man vom Subjekt, sozusagen vom Bewusstsein des Einzelnen nicht abstrahieren kann, wenn man vom automatischen Subjekt spricht. Aber es wird dieser Begriff von Marx, und das kritisiert Christian Thalmayr in seinem Aufsatz, dieser Begriff von Marx wird eigentlich ganz sehr sehr oft ganz gedankenlos verwendet. Man hat da sozusagen so ein Schlagwort, um das, was man früher als Entfremdung bezeichnet hat, zu benennen. Und gerade diese Subjektproblematik, die ich versucht habe anzudeuten, diese Subjektproblematik wird ignoriert. Jeder weiß, dass unter den Bedingungen des Kapitals, Hunger kein Grund für Produktion ist. Aber, so möchte ich hier anfügen, das genügt nicht mehr. Jeder weiß auch, dass unter den Bedingungen des Kapitals immer noch Schlimmeres als diese Bedingungen drohen und diese Drohung selbst noch zu seinen Bedingungen gehört, dass die Krise dem Kapital, der Ausnahmezustand dem Staat innewohnt. Und hier wird der Abgrund erst vollends sichtbar, den die Ironie im Begriff des automatischen Subjekts enthält, dieses Oxymoron, in dem diese Ironie einen für die Verwertung idealen Zustand ausmalt, den es realita gar nicht geben kann, der in jeder Ware vorhandene Gegensatz von Gebrauchswert und Wert, der bedeutet, dass besondere konkrete Arbeit nur als abstrakt allgemeine Arbeit gilt, folgt man Marx, dieser Gegensatz von Gebrauchswert und Wert liegt zwar der Automatik der Verwertung zugrunde, und deshalb geht ja auch Marx von ihm aus in seiner Kritik der politischen Ökonomie, der liegt zwar der Automatik der Verwertung zugrunde, weil nur durch diesen Gegensatz hindurch es überhaupt möglich ist, dass die Zeit, die zur Produktion der Ware notwendig ist, zum obersten Prinzip gesellschaftlicher Synthesis wird, und das wurde sie ja auch in der modernen Gesellschaft. Mit diesem Gegensatz ist aber zugleich die Möglichkeit gegeben, dass der Wert sich nicht mehr verwertet, dass er die okkulte Qualität verliert, Wert zu setzen und also keine goldenen Eier mehr legt, wie das Marx ebenfalls ironisch für das automatische Subjekt unterstellt. Sobald nämlich die Ware sich nicht länger automatisch in Geld zurückverwandelt, Produktions- und Konsumptionskraft der Gesellschaft vielmehr auseinanderfallen. In diesem Zerfallsprozess aber löst sich in letzter Instanz auch die Einheit des Souveräns auf. Des Souveräns, der den Zusammenhang der Verwertung zu sichern eigentlich berufen ist. Der Hobbesche Gott, der Leviathan, ist eben sterblich. Und das Subjekt vermag dann Einheit scheinbar nur noch in einem Wahn zu finden, in einem wahnhaften Denken, einem Wahn, der unmittelbar auf solche Zerfallstendenzen in allen seinen Aspekten reagiert und die Drohung der Krise personifiziert. Die vollendete Gestalt dieses Wahns ist die pathische Projektion, die auf die Juden zielt. Pathische Projektion ist ein Begriff aus der von mir schon öfters jetzt zitierten Dialektik der Aufklärung von Adorno und Horkheimer. Ein Begriff für den Antisemitismus. Und diese pathische Projektion kommt insofern bei Heidegger, dem konsequentesten deutschen Ideologen, in ihrer ganzen Symptomatik zum Ausdruck, vor diesem Hintergrund des automatischen Subjekts, als Heidegger die von ihm wie von allen Antisemiten fantasierte Menschentümlichkeit der Juden, das ist ein Zitat aus den Schwarzen Heften, diese fantasierte Menschentümlichkeit nicht mit irgendwelchen physischen Rassenmerkmalen biologistisch umschreibt, so wie ein gewöhnlicher Rassist, sondern gleichsam metaphysisch als Rechenhaftigkeit definiert. Also in gewisser Weise war Heidegger kein Rassist. Er hat sich da distanziert von solchen biologistischen Argumenten. Er möchte ja die Seinsfrage stellen im Hinblick auf das Judentum. Deshalb spricht er von Rechenhaftigkeit und von der Entwurzelung alles Seienden aus dem Sein, wenn er das Judentum stigmatisieren möchte. Also hier wird den Juden, wenn das automatische Subjekt nicht mehr zu funktionieren droht, dessen Prinzip zugeschrieben, das Messen des Nicht-Messbaren, der Gegensatz von Gebrauchswert und Wert konkreter und abstrakter Arbeit als die von den Juden betriebene Entwurzelung alles Seienden aus dem Sein. So ungefähr sieht in meinem Buch der Versuch aus, vom Boden der Kritik der politischen Ökonomie aus, die Wirksamkeit der deutschen Ideologie aufzuschließen, das Innere sozusagen sichtbar zu machen, das Innere dieser apathischen Projektion. Und das Erstaunliche daran, also das kann ich jetzt gar nicht, darauf kann ich jetzt gar nicht näher eingehen, das Erstaunliche daran ist, dass sich die heideggerschen Begriffe, so wahnhaft sie auch sind, ja, was den Zustand der Krise der Gesellschaft betrifft, unmittelbar mit den Begriffen der Kritik der politischen Ökonomie auf diese Begriffe der Kritik der politischen Ökonomie beziehen lassen. Das ist auch philosophisch etwas Neues. Also, wenn man sich mit Spinoza auseinandersetzt, wie ich es ja hier versuche, auf der einen Seite oder auch mit Hegel, dann kann man zwar immer wieder auch einen Zusammenhang herstellen mit den ökonomischen Verhältnissen, wie sie Marx dann entschlüsselt hat, aber es bleibt doch immer nur ein sehr vermittelter Zusammenhang, nicht? Das Ganze sozusagen, das diese Philosophen zu denken versuchten, das geht nicht einfach auf im Begriff des Kapitals oder im Begriff kapitalistischer Totalität, sondern da gibt es immer sozusagen einen philosophischen Überschuss, ein Hinausgehen über dieses, über das, was man in ökonomische Begriffe übersetzen könnte. Da gibt es immer noch so einen Gehalt, nicht, der für das Versprechen steht einer Gesellschaft, die nicht bei dem bloßen Verwertungsprozess Halt macht. Und genau das gibt es bei Heidegger nicht mehr. Das heißt, hier steht man dann vor der merkwürdigen Tatsache, dass sich seine Begriffe tatsächlich in die Begriffe von Marx umstandslos übersetzen lassen. Allerdings in einer gesellschaftlichen Situation, in der die Begriffe von Marx selber eine eigene Problematik annehmen, in der sie selber sozusagen nicht mehr umstandslos auf die gesellschaftliche Realität angewandt werden können, nämlich in der Situation der Krise. Verschärft gilt das natürlich für die Epoche des Nationalsozialismus. Da kommt man ja mit den Begriffen der Verwertung des Werts, wenn eine Gesellschaft die Vernichtung um ihrer selbst willen praktiziert, kommt man mit den Begriffen der Verwertung des Werts nicht mehr sehr weit. Außer dass man sagt, dass diese Verwertung des Werts einfach nicht mehr funktioniert. So versuche ich auch den heideggerschen Seinsbegriff gewissermaßen zu übersetzen in den Begriff eines Werts, der sich nicht mehr verwertet. Das heißt, hier kann man auch nicht mehr ohne weiteres auf den Begriff des automatischen Subjekts rekurrieren, wenn man die Dynamik des Nationalsozialismus sich vor Augen führen möchte. Obwohl die Bezeichnung als Wahn, als Wahnhaftes oder als pathische Projektion mit ihrer Anlehnung an Gegenstände von Medizin und Psychiatrie es nahezulegen scheint, es gibt für diesen gesellschaftlichen Wahnsinn, für dieses Pathische im Projizieren nur eine notwendige, aber keine hinreichende Begründung und vermutlich zögerten Adorno und Horkheimer gerade deshalb, es einfach pathologisch zu nennen und prägten lieber dieses ungewöhnliche Epitheton pathisch, das sich in keinem Wörterbuch finden wird, auch in keinem Fremdwörterbuch. Und gerade dieser Unterschied zwischen notwendig und hinreichend verschwindet in der gewöhnlichen ideologiekritischen Definition des falschen Bewusstseins als eines notwendig falschen Bewusstseins. Der Antisemitismus ist pathisch gerade insofern, als er eben nicht als notwendig in demselben hinreichenden Sinn begriffen werden kann, in dem Ideologie als das falsche Bewusstsein definiert ist. Der Antisemit wählt in diesem Sinn den Wahn, und er wählt ihn nicht im Hinblick auf eine bestimmte Erfahrung oder auf eine isolierte Tatsache, wie etwa der bloße Nationalist oder Rassist, sondern angesichts aller seiner Erfahrungen und aller von ihm registrierten Tatsachen. Nur durch diese antisemitischen Projektionen kann er gewissermaßen alle seine Erfahrungen auch auslöschen und diese Erfahrungslosigkeit als psychischen Zustand hervorbringen. Es ist eine Mimesis an die Geistesgestörtheit, aber es ist nicht selber Geistesgestörtheit. Eine Mimesis, die schon darin zu erkennen gibt, wie wenig sie selbst eine Krankheit, wie wenig sie selbst einer Krankheit im eigentlichen Sinn entsprungen ist, dass alle, die von diesem selbstgewählten Wahn getrieben werden, immer nur denselben Feind imaginieren und eben darum zu einer Gemeinschaft, sei es jetzt die Volksgemeinschaft der Nazis oder die Glaubensgemeinschaft der Dschihadisten, verschmelzen können, einer Gemeinschaft, die jedem wirklich Geistesgestörten ja verschlossen bleibt. Der Antisemit hat mit seiner Mimesis an den Wahnsinn insofern das Unabänderliche aus Angst vor seiner Freiheit gewählt, wie das Sartre einmal gesagt hat, als dieses Unabänderliche die Einheit eines Unwahn ist, die sich anders als durch Weltverschwörungsdenken nicht mehr herstellen lässt. Karl Schmidt spricht darum im Hinblick auf das Judentum von der unabänderlichen, echten und totalen Feindschaft. Unabänderlich und total. Unabänderlich, das heißt, egal wie sich die Juden auch verhalten, egal wie sich die Juden oder Israel auch verhalten, diese Feindschaft bleibt unabänderlich. Karl Schmidt musste es ja wissen. Diese Mimesis ist etwas anderes als das automatische Subjekt des Kapitals einfach hinzunehmen. Ich habe ja davon gesprochen, oder ich habe das vorgelesen, wie er das Individuum sozusagen nicht anders kann, als sich diesen Imperativen des kapitalistischen Verwertungsprozesses zu unterwerfen, wenn es selbst die Mittel sich beschaffen möchte, weiterzuleben. Diese Mimesis an den Wahnsinn ist durchaus etwas anderes als das automatische Subjekt des Kapitals hinzunehmen, um selbst zu überleben, wenngleich sie darauf beruht. Das kontinuierliche Auftreten antisemitischer Projektionen ist allerdings das sicherste Indiz dafür, dass die Verwertung des Werts die Krise stets beinhaltet und dass der Resistenzkraft des Rechts bzw. des Rechtsstaats nicht zu trauen ist, weil es diese Kraft eben nur gibt, solange ein für alle gegenwärtiger und auch zu verortender, konkret zu verortender Souverän dieses Recht deckt, es garantiert. Geschieht das nicht mehr, verwandeln sich auch die Beziehungen zwischen den Bürgern wieder zu dem, was die Beziehungen der Staaten immer geblieben sind, nämlich der Hobbesche Naturzustand, Homo homini lupus, der Mensch ist den Menschen ein Wolf. Wenn demnach in der Frage des Staats stets unterschieden werden muss zwischen dem Recht, dem das Gewaltmonopol zugrunde liegt, und dem Zerfall der Gesellschaft in Rackets oder in Banden, der die Gewalt entfesselt, ist zugleich festzuhalten, dass der Rechtsstaat diese seine andere Seite niemals vollständig los wird. Denn, so Franz Neumann, ein anderer Vertreter der kritischen Theorie, in einer Gesellschaft, die der Gewalt ihrem Prinzip nach nicht entraten kann, und dieses Prinzip ist ja im Grunde das automatische Subjekt des Kapitals, In einer Gesellschaft, die der Gewalt ihrem Prinzip nach nicht entraten kann, ist wahre Allgemeinheit nicht möglich. Und darum bezeichnet Franz Neumann, der ja selbst Jurist war, das Recht in dieser ganz bestimmten Weise als die falsche Allgemeinheit, aber immerhin eine Allgemeinheit. Auch das meint der Begriff des Souveräns, dass in dieser unwahren Allgemeinheit es mitunter sehr schwierig ist und sogar unmöglich werden kann, genau und mit Bestimmtheit zu sagen, wo der Souverän sich gerade befinde, in welchen Bündnissen innerhalb des Staats, der Rackets von Klassen und bürokratischen Apparaten, also die Fähigkeit, sich gleichsam auskristallisiert über den Ausnahmezustand zu entscheiden. Und das ist ja sozusagen das Erkennungsmerkmal des Souveräns, da hat Carl Schmitt ganz recht. Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet. Ob der Souverän also wirklich noch hinter dem Recht steht oder bereits den Ausnahmezustand neu definiert, um diese Entscheidung unter Beweis zu stellen. Ob er noch als Souverän im Sinne des Hobbeschen Leviathan oder bereits als dessen Kontrahent, als Behemoth gelten muss. Behemoth ist der Hobbesche Begriff für den Bürgerkrieg im Staat. Auf solcher undurchsichtigen und schwankenden Grundlage bilden sich dann in den Verschränkungen von Rechtsstaat und Racketstaat denkbar unterschiedliche Konditionen von Verantwortlichkeit und Mitschuld im Verhältnis zum antisemitischen Wahn heraus, je nach dem Charakter des Staats sozusagen. Auch das kann nicht einfach über einen Leisten geschert werden. Und verlangen also eine Differenzierung zwischen den einzelnen Staatsformen, andererseits aber zugleich einen negativen Begriff politischer Souveränität. Und damit komme ich zu dem schon groß angekündigten, zu der groß angekündigten Frage vom kategorischen und praktischen Imperativ. Die üblichen Aporien von Theorie und Praxis, Utopie und Realpolitik verdecken eher das Problem, das der Begriff des Engagements oder der Parteinahme aufwirft. Parteinahme für einen bestimmten Souverän oder für bestimmte Verhältnisse innerhalb der Staaten im Namen des schon zitierten kategorischen Imperativs nach Auschwitz, also eben alles zu tun, auch im Stande der Unfreiheit alles zu tun, damit Auschwitz nicht sich wiederhole, nichts Ähnliches geschehe. Parteinahme im Namen dieses kategorischen Imperativs widerspricht dem bloßen politischen Engagement, wie auch immer dessen Verbesserungsvorschläge für Kapital und Staat aussehen mögen, indem diese Parteinahme allein ex negativo zu begründen ist. Und so könnte man den praktischen Imperativ folgendermaßen formulieren: Durchsetzung und Verteidigung der verschiedenen Vermittlungsformen, wie sie letztlich dem Kapitalverhältnis Rechnung tragen, das sind bürgerliche Grundrechte, Rule of Law, Gewaltenteilung, Verhinderung des barbarischen vorkapitalistischen Zwangs, das alles niemals nur als Zweck zu begreifen, sondern zugleich, jederzeit zugleich, als Mittel, die Antisemiten, die Feinde Israels zu bekämpfen. Dieser praktische Imperativ, wie ich ihn hier versuche zu formulieren, lässt, was die Umsetzung betrifft, an Eindeutigkeit wenig vermissen, denn wie zerfallen sie auch sein mögen, ob asymmetrisch agierende Terroristen oder völkerrechtlich anerkannte Staaten, die politischen Kräfte, die abgewehrt werden müssen, bringen sich doch immer selbst auf einen Nenner, dem Heidegger eine eigene Philosophie und der Dschihadismus eine eigene Religion gewidmet haben, Vernichtung um der Vernichtung willen. Am Ende möchte ich jetzt noch auf den letzten Abschnitt, etwas aus dem letzten Abschnitt des zweiten Teils des Buchs vorlesen. Da geht es darum, wie auf der Grundlage solcher Imperative etwas wie Gegengewalt zu bestimmen wäre. Und dieser Abschnitt, dieser letzte Abschnitt des zweiten Teils, der kommt in dem Zusammenhang dann unmittelbar wieder auf die kritische Theorie zu sprechen, insbesondere auf Horkheimer und Adorno, aber jetzt weniger auf die Dialektik der Aufklärung bezogen, sondern auf ihre politischen Urteile im Nachkriegsdeutschland, besonders angesichts der neuen Linken und der antizionistischen Kräfte, die sich da hervorgetan haben. Ich habe vorhin davon gesprochen, dass man im Grunde zu dem kategorischen Imperativ einen praktischen Imperativ hinzufügen müsste. Und das ist eigentlich auch nichts Neues. Wenn man sich die Schriften von Horkheimer ansieht, so ist das da schon im Grunde vorhanden, dieses Wissen. Etwa wenn Horkheimer im Hinblick auf den Kampf gegen den Nationalsozialismus und später im Hinblick auf die Verteidigung Israels davon spricht, dass es zunächst einer praktischen Lösung bedarf, dann ist sozusagen diese Notwendigkeit eines praktischen Imperativs auch bereits ausgesprochen. Und das sagt Horkheimer, nachdem er versucht hat, die ganze Problematik sozusagen, in dem sich das Judentum befindet, in dem sich die jüdischen Traditionen befinden, in dem Moment, wo ein jüdischer Staat entsteht, nachdem er diese ganze Problematik versucht hat abzuhandeln, kommt er dann schließlich zu diesem Punkt. Zunächst bedarf es einer praktischen Lösung. Und das meint natürlich nichts anderes wie die Frage der staatlichen Gewalt des jüdischen Souveräns. Das meint nichts anderes wie die Frage der Gegengewalt, was den Antisemitismus betrifft. Ähnlich, wenn auch nicht in direktem Bezug zu Israel, lautet es bei Adorno in seiner Rede zur Bekämpfung des Antisemitismus heute von 1962, wo sich Menschen ernsthaft vorwagten bei antisemitischen Manifestationen, müssen die wirklich zur Verfügung stehenden Machtmittel ohne Sentimentalität angewandt werden, gar nicht aus Strafbedürfnis oder um sich an ihnen zu rächen, sondern um ihnen zu zeigen, dass das Einzige, was ihnen imponiert, nämlich wirklich gesellschaftliche Autorität, einstweilen denn doch noch gegen sie steht. Also auch hier eine praktische Lösung im Zusammenhang mit dem Staat. Das bedeutet jedoch, wie Adorno an anderer Stelle ausführt, dass es möglich sein muss, Gewalt, ich zitiere, in einer durchsichtigen Beziehung zu vernünftigen Zwecken der Gesellschaft anzuwenden, wo Reflexion auf durchsichtige, humane Zwecke dazwischentritt, damit keine wirkliche Identifikation mit der Gewalt stattfindet. Also Adorno kann nicht oft genug wiederholen, dass es um Transparenz geht, um durchsichtige Beziehungen geht, im Verhältnis von Mittel und Zweck bei dieser Frage der Gewalt. Und das ist, da hat man sozusagen auch den genauen Gegensatz zum heideggerschen Opferwahn, nicht? Der ja sozusagen dadurch bestimmt wird von Heidegger, dass er die Relation von Mittel und Zweck auslöscht. Die darf es nicht geben. Nicht? Das ist sozusagen sein Angriff auf die auf das Subjekt-Objekt-Verhältnis, auf die Vernunft, bestimmt als ein Verhältnis von Mittel und Zweck. Bei Adorno also wird die Frage der Gewalt dahingehend bestimmt, dass es möglich sein muss, diese Gewalt die einzusetzen ist, um das Schlimmste zu verhindern, im Sinne des kategorischen Imperativs, in einer durchsichtigen Beziehung zu vernünftigen Zwecken der Gesellschaft stehen soll. Wo Gewalt in einem transparenten Zusammenhang zu der Herbeiführung menschenwürdigerer Zustände auch in ganz eingeengten Situationen führt, könne sie, so Adorno, nicht ohne weiteres als Barbarei verurteilt werden. Da merkt man also, wie vorsichtig er natürlich argumentiert. Könne sie nicht ohne weiteres als Barbarei verurteilt werden. So vorsichtig drückt er das aus. Weil er natürlich weiß, dass immer diese Identifikation mit der Gewalt um ihrer selbst willen droht, sobald sie angewandt wird. Die Reflexion auf durchsichtige humane Zwecke setzt aber das Bewusstsein davon voraus, dass Gewalt an sich zu verabscheuen, zurückzuweisen, zu perhorrestieren wäre als Grundlage gesellschaftlicher Beziehungen und als Garant ihrer Einheit und Allgemeinheit. Diese Funktion hat sie aber natürlich in der Gesellschaft, seit es Herrschaft gibt, und die hat sie auch in der Gesellschaft, in der modernen Gesellschaft, in der Gesellschaft des automatischen Subjekts, des Kapitals. Die Reflexion auf durchsichtige humane Zwecke setzt also dieses Bewusstsein voraus, dass die Menschen, ich zitiere noch einmal Adorno aus diesem Radiogespräch, das aus seinen letzten Lebensjahren stammt, dass die Menschen zunächst einmal alle mit dem Abscheu vor der physischen Gewalt durchtränkt werden. Der transparente Zusammenhang, von dem Adorno hier spricht, scheint damit wieder fast unmöglich, da, wie er zugleich festhält, in den Menschen auch heute noch die Scham über die Rohheit, die im Prinzip der Kultur liegt, nicht wach geworden sei. Und dass erst dann, wenn es uns gelingt, diese Scham zu wecken, sodass kein Mensch mehr Rohheiten von anderen mehr ansehen kann, über alles andere überhaupt sich reden lässt. So Adorno im Gespräch. Das ist übrigens abgedruckt nicht in der Ausgabe der gesammelten Werke, sondern in dem Sammelband Erziehung zur Mündigkeit. Diese Bestimmung von Gewalt als einer, die durchsichtig auf ihre Motivation ist und menschenwürdigere Zustände in ganz eingeengten Situationen herbeiführen kann, steht scheinbar im Widerspruch zu Adornos kategorischer Ablehnung politischer Gewalt, die er damals deutlich gemünzt hat auf die nationalen Befreiungsbewegungen und auf ihre fatalen Nachahmer in den Metropolen. Innerhalb vor allem der studentischen Linken. Was Adorno dazu in einem seiner letzten Texte schreibt, das sind die Marginalien zu Theorie und Praxis, die er gewissermaßen diesen studentischen Protesten gewidmet hat, das liest sich wie eine Antwort auf Franz Fanons Apotheose der Gewalt, die damals sozusagen als eine Art Glaubensbekenntnis von der Linken aufgefasst wurde, eine Antwort auf Franz Fanons Apotheose der Gewalt und auch auf die Apologie dieser Apotheose in Sartres Vorwort zu dieser Schrift. Adorno sagt, wenn Gewalt zur Zeit der Oktoberrevolution der allzu abstrakten und illusionären Hoffnung auf totale Veränderung für eine kurze Phase noch gerecht erscheinen mochte, auch hier ist bemerkenswert die vorsichtige, hypothetische Ausdrucksweise, wenn Gewalt zur Zeit der Oktoberrevolution, also der allzu abstrakten und illusionären Hoffnung auf totale Veränderung für eine kurze Phase noch gerecht erscheinen mochte, sei sie nach der Erfahrung des nationalsozialistischen und stalinistischen Grauens und angesichts der Langlebigkeit totalitärer Repression unentwirrbar verstrickt in das, was geändert werden müsste. Ist der Schuldzusammenhang der Gesellschaft und mit ihm der Prospekt der Katastrophe wahrhaft total geworden und nichts erlaubt daran zu zweifeln, so ist dem nichts entgegenzusetzen, als was jenen Verblendungszusammenhang aufkündigt, anstatt in den eigenen Formen daran zu partizipieren. Entweder die Menschheit verzichtet auf das Gleich um Gleich der Gewalt oder die vermeintlich radikale politische Praxis erneuert das alte Entsetzen. Da hat man also diesen Widerspruch. Auf der einen Seite wird Gewalt in Gestalt der Gegengewalt, vor allem auch im Hinblick auf den Antisemitismus, als etwas Mögliches, möglicherweise Vernünftiges bestimmt, wenn ihre Anwendung durchsichtig bleibe auf ihre Zwecke. Und auf der anderen Seite ist von gleich um gleich der Gewalt die Rede. Ich denke aber, dass das nur ein scheinbarer Widerspruch ist, der sich auflösen lässt, und möchte das jetzt ganz zuletzt andeuten, anhand dessen, was aktuell so unmissverständlich droht und wovon die antizionistischen Studenten Adorno und Horkheimer schon einen Vorgeschmack gaben. Die Gewalt, die der israelische Souverän anwenden muss, der israelische Souverän, der per se nicht die Menschheit verkörpern kann und daher nicht auf totale Veränderung ausgerichtet sein kann, diese Gewalt, die dazu berufen ist, die vom wahnhaften Handeln dieser Menschheit Bedrohten zu schützen, oder die Gewalt, die nötig wäre, das Regime der Islamischen Republik Iran zu stürzen, in dessen Politik diese Bedrohung heute ihre größten Dimensionen erreicht, diese Gewalt kann in demselben Maß, in dem sie auf ihre Motive durchsichtig ist und in transparentem Zusammenhang erfolgt, nicht als eine Gewalt begriffen werden, die auf wirkliche totale Veränderung zielt, die also imstande wäre, jenen Schuld- und Verblendungszusammenhang der Gesellschaft, von dem Adorno spricht, aufzukündigen. Sie bewahrt aber die Bedingung ihrer Möglichkeit, die Möglichkeit letztlich doch den Schuld- und Verblendungszusammenhang der Gesellschaft aufzukündigen. Und damit breche ich hier ab bei dieser Lesung, bei dieser Passage aus dem zweiten Teil, und hoffe, dass sich auch jetzt noch Leute bereit finden, sich mein Buch näher anzusehen, und eröffne die Diskussion. Ja, darüber habe ich ein anderes Buch geschrieben, nämlich Der Wahn vom Weltsouverän. Da steht dann eben nicht Spinoza im Mittelpunkt, sondern Hobbes. Also gehe ich aus von Hobbes und komme dann zu dem, was nach Hobbes alles in der Entwicklung der politischen Theorie und Philosophie verdrängt wurde, sodass es möglich sodass wir heute sozusagen vor einer Auffassung internationaler Politik stehen, die ganz davon abstrahiert, dass, und das war sozusagen ein Wissen, das bei Hobbes und auch noch bei Hegel selbstverständlich war, dass sozusagen das internationale Recht selber kein Recht im eigentlichen Sinn sein kann, weil es ja nicht von einem Gewaltmonopol garantiert oder gedeckt wird. Nicht? Die ganzen Illusionen sozusagen, die heute im Zusammenhang mit dem Völkerrecht artikuliert werden, die ganzen Illusionen, die beruhen darauf, dass man nicht wahrhaben möchte, dass das Recht in der Moderne, wie es sich entwickelt hat, auf dem Gewaltmonopol letztlich beruht. Und dieses Gewaltmonopol wiederum hat sich herausgebildet in dem feindlichen Verhältnis der Staaten zueinander. Nur dort sozusagen, wo es dieses feindliche Verhältnis der Staaten zueinander gab, hat sich auch das Gewaltmonopol konstituieren können. Das heißt, dieses Außenverhältnis der Staaten, nicht? Das Außenverhältnis des Staats zu den anderen Staaten ist in gewisser Weise die Voraussetzung dafür, dass im Inneren des Staats das Gewaltmonopol die Rechtsverhältnisse garantieren kann. Diesen Zusammenhang darf man, denke ich, nicht nach einer Seite hin auflösen, sonst kommen diese ganzen politischen Illusionen zustande vom Weltsouverän, von der UNO als Staatsvölkergemeinschaft und von diesen ganzen, da gibt es ja die verschiedensten, von der Weltinnenpolitik, wie das Habermas ausdrückt und all das. Das steht im Zentrum der Kritik meines Buchs vom Wahn des Weltsouveräns. Dass man eben mit dem Ziel, mit der Intention geschrieben, dass man die Gewaltverhältnisse selber nicht aus dem Blick verlieren darf. Sonst leistet man letztlich ja auch wieder denen Vorschub, denen es darum geht, alle Vermittlungsformen abzuschaffen und wieder unmittelbar Gewalt anzuwenden, jenseits des Gewaltmonopols in Form von Racketstrukturen und was es da gibt. Ja, ich würde gerne auf die Frage zurückkommen, die man am Anfang gestellt hat, wo du gemeint hast, dass es die Frage, die du versuchst, in einem Buch zu beantworten, und du meintest, ob es jetzt Engagement geben kann, ohne das Politische zu bejahen. Ja. Mir ist so nicht ganz klar geworden. Also, ich würde das jetzt sehen in diesem praktischen Imperativ, den du übersetzt, aber inwiefern ist das jetzt. Inwiefern bejaht das nicht das Politische? Ja, das ist sozusagen die Frage, die mich umtreibt in dem ganzen Buch. Und ich denke, da muss das Einzige, was da herausführt aus dieser Apologie des Politischen, nicht? Und die wird ja heute innerhalb der Linken geradezu schamlos betrieben, wenn man an die Schriften von Chantal Mouffe denkt, ja, die nicht zufällig ganz unkritisch auf Heidegger und Karl Schmitt aufbaut. Ja, das bewahrt einen nur sozusagen den Staat zu affirmieren und das Politische zu bewahren, wenn man sich immer klar wird, dass diese Parteinahme, die notwendig ist, im Sinne des Imperativs, dass diese Parteinahme sich auf nichts Positives stützen kann. Nicht? Sondern, dass es immer nur darum geht, eben dieses Schlimmste zu verhindern. Ja? Und im Sinne dieser Verhinderung ist es möglich, dann zu intervenieren, einzugreifen. Aber die Intervention selber, die auch mit Gewalt erfolgen kann und muss in bestimmten Situationen, die Intervention selber wird keine Veränderung herbeiführen. Ja? Veränderung hin zu einer Gesellschaft, in der solche Imperative nicht mehr sozusagen als Imperative im Stande der Unfreiheit formuliert werden müssen. Das ist eben nicht der Fall. Aber die Linke, das Engagement, das politische Engagement der Linken läuft immer darauf hinaus, so die Erfahrungen, die wir haben, läuft immer darauf hinaus, in dem Widerstand, den man entgegensetzt und den man ursprünglich oft auch vernünftig begründet hat, wenn man denkt an den Widerstand gegenüber dem Nationalsozialismus, in diesen Widerstand selber bereits ein Positives hineinzuprojizieren, nicht? Also da gab es den Widerstand gegenüber dem Nationalsozialismus, der sozusagen vernünftig begründet werden konnte und in der Widerstandsaktion selber, sozusagen in der Organisation des Widerstands, hat sich dann so etwas wie ein positiver Volksbegriff durchgesetzt. Und da gibt es die Volksfrontstrategie und solche ideologischen Erscheinungen. Das heißt, hier hat man es nicht vermocht, den Widerstand selbst als die Verhinderung des Schlimmsten einfach, sich damit zu begnügen, ihn als die Verhinderung des Schlimmsten zu begreifen, sondern man musste ihn auch positiv umbenennen, nicht? Man musste ihn mit Substanz sozusagen erfüllen, die er aber gar nicht haben kann, die Gegengewalt gar nicht haben kann. Nicht? Die Gewalt selber wird niemals den Verblendungs- und Schuldzusammenhang der Gesellschaft auflösen können. Das scheint mir die Grundtendenz des politischen Engagements zu sein, die letztlich dann doch immer wieder auf die, entweder sozusagen auf diese Illusionen hinausläuft, dass man überhaupt von den Gewaltverhältnissen abstrahiert und die Gewalt, die politische Gewalt verdrängt, oder die andere Seite der Linken, dass man sich mit der Gewalt identifiziert, nicht im Sinne von Franz Fanon. Das sind sozusagen die beiden Seiten des politischen Engagements. Auf der einen Seite die Illusionen, die Verdrängung der politischen Gewalt selber, dass man eben sich mit Gewaltverhältnissen konfrontiert sieht, und demgegenüber sozusagen die Identifikation mit der Gewalt, der linke Terrorismus oder wie immer man das bezeichnen möchte. Der ja auch immer sozusagen, wenn man an die RAF denkt, der ja auch immer auf was Positives hinaus wollte. Nicht? Wo man ja auch die Vorstellung hatte, dass durch die Gewalt selber die Gesellschaft eine andere werden könnte. Eine totale Veränderung möglich wäre. Und in dieser Formulierung, wie ich sie da versucht habe, indem ich einfach mich schamlos bei Kant bedient habe, indem ich sozusagen seinen praktischen Imperativ umgedreht habe mit Mittel und Zweck, ja, weiß nicht, ob das aufgefallen ist, da versuche ich, dass eben diese Negativität zum Ausdruck zu bringen. Deshalb ist mir diese Formulierung auch wichtig. Weil die Gefahr sozusagen, die besteht, oder die Illusionen, die man hat, wenn man interveniert, die liegt ja, die Gefahr liegt ja immer darin, dass man die Verteidigung des Rechtsstaats, nicht, die Verteidigung der Vermittlungsformen der modernen Gesellschaft, die Verhinderung des barbarischen, vorkapitalistischen Zwangs, dass man darin auch bereits sozusagen eine andere Gesellschaft hineinfantasiert, was es aber nicht sein kann. Sondern weil mit diesen Vermittlungsformen doch immer nur dem Kapitalverhältnis letztlich Rechnung getragen wird, das zeigen ja die ganzen verschiedenen engagierten Bewegungen, die Emanzipationsbewegungen, die sich letztlich immer als Modernisierung des Kapitals herausgestellt haben. Nicht? Und mit jeder neuen Bewegung entstehen wieder neu diese Illusionen. Und das kommt eben davon, dass man, indem man Partei ergreift, nicht mehr darauf reflektiert, was man eigentlich tut, und auch nicht mehr die eigene Ohnmacht sozusagen ins Kalkül zieht, wenn es darum geht, darüber nachzudenken, was man tut. Danke. Ich habe noch eine Frage zu Thomas Hopp und dieses Konzept, das du vorgestellt hast, das mich ja auch ein bisschen an Karl Schmitt erinnert hat, also diesen Naturzustand zwischen den Staaten, über die Thomas Hobbes so streng genommen eigentlich nicht schreibt, weil der Leviathan noch auch ein anthropologischer Entwurf ist, den er, glaube ich, sogar im Exil geschrieben hat, was ja auch interessant ist. Aber meine Frage ist diejenige, also wenn es so ist, dass es diesen natürlichen widerstrebenden Zustand zwischen den Staaten gibt, der eine Freund-Feind-Bestimmung besteht, ist es nicht in letzter Konsequenz sehr unrealistisch, dass diese Staaten sich also gegen diese Logik wenden, und dann zum Beispiel Israel unterstützen in ihrer Staatlichkeit, also mit militärischen Mitteln oder auch mit Gewalt beispielsweise. Denn die letzte Konsequenz der Durchsicht dieses Prinzips wäre ja, dass jeder für sich selbst gestellt ist. Und eine andere Frage noch, inwiefern bindest du diesen Naturzustand, von dem du schreibst, auch an die Kapitalentwicklung? Also ist das eben für dich ein anthropologischer Entwurf, der weiterentwickelt werden muss mit Marx, oder ist das ein Schritt, den du schon vor, also eine moderne Kapitalismus. Ja, sehr wichtige Fragen. Zunächst würde ich nicht sagen, dass der Leviathan von Hobbes ein anthropologischer Entwurf ist, sondern eher das Gegenteil. Aber Hobbes geht natürlich aus von bestimmten anthropologischen, Annahmen, nicht, die er als gesichert annimmt. Das steht auch sozusagen ganz in der Tradition des damaligen Denkens. Nur, das scheint mir sogar, das gehört sozusagen zur Essenz der Hobbeschen Philosophie, was er über den Staat selber sagt, über den Leviathan, ist insofern das Gegenteil von einer anthropologischen Bestimmung, also gerade die Künstlichkeit hervorhebt. Nicht? Der Staat ist für ihn das schlechthin Künstliche. man muss, wenn man sozusagen die Gewalt im Zaum halten möchte, dann muss man dieses Künstliche bejahen. Man muss diesen Vertrag, diesen imaginären Vertrag der Untertanen miteinander, damit dann der Souverän entsteht, man muss diesen Vertrag unterschreiben. Dann kann man die Gewalt, die anthropologisch sozusagen da vorhanden ist, dann kann man die Gewalt im Zaum halten. Dann erreicht man sozusagen einen zivilisatorischen Zustand. Das ist sozusagen dieses anti-anthropologische Moment in der Anthropologie bei Hobbes, dass er die Perspektive auf den Staatsvertrag hat, auf die Vernunft sozusagen, die darin besteht, dass man die Gewalt einhegt. Das ist das eine. Das andere ist, und insofern zitiere ich auch immer gerne Hobbes, um die ganzen schrecklichen Antiimperialisten und Antizionisten zu kritisieren, weil die ja sozusagen davon ausgeht, dass Israel kein natürlicher Staat ist, sondern ein künstliches Gebilde. Nicht? Also, wie ich schon öfters gesagt habe, da würde Hobbes in ein höhnisches Gelächter ausbrechen, wenn man sowas hört. Andererseits aber kann man Hobbes nicht so unmittelbar auf die Gegenwart beziehen und schon gar nicht auf den Nahostkonflikt oder auf das, was sich heute als Antisemitismus im Antizionismus zeigt. Und ich denke, man kann ihn auch nicht direkt mit Carl Schmitt deuten. Also das habe ich auch versucht in dem Buch über den Weltsouverän deutlich zu machen, dass Carl Schmitt zwar in den 20er Jahren aufgetreten ist als der große Hobbesianer, nicht? Da hat er sich sozusagen in Szene gesetzt als jemand, der da gegenüber den Rechtspositivisten jetzt gegenüber diesen Illusionen, die die Rechtspositivisten haben, besonders Hans Kelsen, der von der positiven Verdrängung des Souveräns, also nicht von der psychoanalytisch gedachten Verdrängung, sondern von einer wirklichen Verdrängung des Souveräns gesprochen hat durch den Rechtsstaat. Da ist Carl Schmitt aufgetreten als derjenige, der wieder sich auf Hobbes beruft und sagt, Autorität macht überhaupt erst das Recht geltend und so weiter. Nicht? Also staatliche Macht muss dahinter stehen, Gewalt muss dahinter stehen, dass das Recht geltend gemacht wird. Das hat er schon für sich in Anspruch genommen, aber im Grunde, und das zeigt sich dann in seiner Schrift aus den 30er Jahren, die über Hobbes reviert haben, war er ein Gegner von Hobbes. Er hat Hobbes dafür kritisiert, dass bei ihm das Individuum im Mittelpunkt steht. Hobbes denkt den Staat vom Individuum aus. Er hat überhaupt keinen positiven Volksbegriff. Das ist sozusagen auch etwas, was ihn unterscheidet von all dem, was dann an Ideologie nach ihm produziert wurde, dass er nicht von einer Gruppe ausgeht oder von Klassen oder von Geschlecht oder von Völkern, sondern von den Individuen selber. Die müssen eben den Staatsvertrag, den Vertrag unterzeichnen und dann entsteht ein modernes Souverän. Und genau diesen Individualismus, ja, wenn man so nennen will und so nennt es Carl Schmitt, den konnte Carl Schmitt nicht ertragen. Nicht? Und da sieht er bereits nicht zufällig setzt da seine Kritik an Spinoza an, der das von Hobbes übernommen hat, diese Ausrichtung aufs Individuum, da sieht er bereits den Beginn der Vermutung der Staatstheorie. Dass das Individuum sozusagen der Ausgangspunkt ist für die Bestimmung des Staats, das begreift Carl Schmitt bereits als die Vermutung. Und gegen die richtet sich sein Staatsbegriff. Und insofern, so viel auch treffend, ich habe das ja selbst zitiert, diesen Karl-Schmidt-Satz, souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet, so viel auch treffend auf den Punkt gebracht hat, im Grunde richtet sich das ganze Denken von Carl Schmitt gegen den Staat, im Hobbeschen Sinn, gegen den Leviathan, weil eben für ihn der Staat, ganz wie auch bei Hitler und den anderen Nationalsozialisten, bei Heidegger, der Staat selber nur etwas Abgeleitetes sein kann, nur ein Mittel zum Zweck. Und Zweck ist natürlich das Volk. Ja, das heißt, um das jetzt noch weiterzutreiben mit Heidegger, das Opfer sozusagen hebt nicht nur das Verhältnis von Mittel und Zweck auf, sondern ist sozusagen auch einem solchen noch vom Verhältnis von Mittel und Zweck getragenen Staatsbegriff entgegengesetzt. Im Opfer verwirklicht sich das Volk selbst, jenseits des Staats, die Volksgemeinschaft, indem sich die Volksgemeinschaft opfert, indem sich der Einzelne dem Ganzen des Volks opfert, muss vom Staat überhaupt nicht mehr gesprochen werden. Die Einheit des Staates spielt auch dann bei Schmidt nach 1933 überhaupt keine Rolle mehr. Da geht er völlig d'accord mit der Entwicklung der nationalsozialistischen Politik, die ja sozusagen auch nicht mehr von der Einheit des deutschen Staats gesprochen hat, wie der italienische Faschismus, von der Einheit des italienischen Staats, sondern der es darum ging, eine Ordnung jenseits des Staats zu realisieren in Europa. Also eigentlich, Hannah Arendt beschreibt das ja auch in ihrem Buch über die totalitäre Herrschaft, dass der Nationalsozialismus eine antistaatliche Bewegung war. Also soweit zu Carl Schmitt. Und ja, was das Verhältnis zu Israel jetzt betrifft, wenn man vom Naturzustand der Staaten ausgeht, wobei ich natürlich, anders als Hobbes, diesen Naturzustand und anders auch als Hegel, der ebenfalls vom Naturzustand spricht, wenn er diese unmittelbaren Gewaltverhältnisse zwischen den Staaten benennt, wobei ich also diesen Naturzustand natürlich unter Anführungszeichen setzen möchte, weil, wie gesagt, ich gehe da eher vom Begriff der zweiten Natur aus, der dann sozusagen diesen zweiten Naturzustand zwischen den Staaten hervorbringt. Ja, wenn man das jetzt auf die Situation Israels bezieht und was sozusagen, ob andere Staaten überhaupt dazu gebracht werden können, auf etwas zur Verteidigung Israels beizutragen, da würde ich sagen, das stimmt einerseits, dass es unlogisch ist, wenn Staaten sich tatsächlich für die Verteidigung Israels einsetzen. Es widerspricht sozusagen auf dieser Ebene der Logik des feindlichen Verhältnisses der Staaten zueinander. Aber es gibt eben auch sehr viel Unlogisches zum Glück in diesem Naturzustand. Und es gibt wechselnde Konstellationen, wir haben das ja erlebt. Seit Israel existiert, gibt es da wechselnde Konstellationen und man kann sich auf nichts verlassen natürlich, weil sich keine Logik einfach so durchsetzt, sondern weil es da verschiedene Mittelzweck-Überlegungen immer gibt bei der Staatsräson der einzelnen Staaten, nicht? Was jetzt Deutschland betrifft, was die USA betrifft, was Russland betrifft. Da wechseln ja die Bündnisse, da wechseln die hegemonialen Beziehungen. Die Frage sozusagen, inwieweit hier sich noch eine hegemoniale Macht aufbauen kann und inwieweit Israel dafür auch nützlich sein kann. Man denke jetzt nur daran, ob Israel in der aktuellen Situation nicht gerade wieder neue Bündnispartner gewinnen kann, wenn sich da der IS-Terrorismus in bestimmter Weise ausbreitet. Nicht? Das verändert auch für Israel wieder die Position. Also das ist immer neu zu bewerten, immer neu einzuschätzen, denke ich. Ja. Aber man darf sich keine Illusionen machen, dass sozusagen letztlich diese ganzen verschiedenen, sich verändernden Konstellationen nichts daran ändern können, dass es ein feindliches, potenzielles Verhältnis der Staaten zueinander gibt. Das ist sozusagen die gedankliche Voraussetzung, um all das zu beurteilen, nicht? Und selbst unter den Verhältnissen eines Welthegemons, ja, wie ihn ja die USA tatsächlich bilden konnte, neben der Sowjetunion nach 1945 durch den Sieg über das nationalsozialistische Europa, selbst unter den Verhältnissen eines Welthegemons USA bleibt da vieles offen, was die Position Israels, das zeigt sich auch in der Geschichte Israels, blieb da vieles offen, wie gesichert wirklich die Existenz Israels war. Das heißt, auch der Welthegemon, er war eben kein Weltsouverän, sondern nur ein Welthegemon. Es kann keinen Weltsouverän geben. Als Welthegemon konnte er in Wirklichkeit dieses feindliche Verhältnis zwischen den Staaten nicht aufheben, nicht zum Verschwinden bringen. Aber es gab eine vernünftige, eine von vernünftigen Prinzipien weitgehend geleitete Regulierung dieser feindlichen Verhältnisse unter der Oberhoheit der USA auf der einen Seite und der Sowjetunion auf der anderen Seite. Ja, da noch zwei. Alex da vorne und dann Peter. Ich wollte mal ganz kurz zum Spinoza zurückkommen. Du hast ihn doch charakterisiert als sinngemäß vielleicht ein Staatstheoretiker, aber ersten Zionisten, einen guten Zionisten. Ja. Also, woran ich da denken musste, es gibt ja, oder gab ja sozusagen, wie soll man sagen, spinozistische Marx-Leser. Also, das Gegenteil ist, was du versucht hast, nämlich sozusagen Spinoza mit Marx zu lesen, eher dann andersrum. Marx mit Spinoza zu lesen. Und ich denke, die Attraktivität hat natürlich genau das Finanzproblem rausgekommen. Mhm. Also ein positiver, der dann quasi gefühlt werden konnte, wenn man nicht hart denkt und dann möglichst gut oder ähnlichem. Darüber kamen die dann letzten Endes, oder kommen die ja letzten Endes auch das, was du wahrscheinlich auch im Wahnsinn Welt zu überreden siehst. Also sozusagen die Frage, kommen ja eher ins Gegenteil. Sozusagen, wir sind bei den beschränkten Staatstheoretiker und Antizionisten. Wo wird dann Also wo würdest du da nochmal den Unterschied oder sozusagen den Zusammenhang oder die Differenz nochmal zum Transbegriff machen? Naja, das ist eine wichtige Frage auch und gar nicht einfach zu beantworten. Zunächst einmal, es gibt da bei mir auch so einen ideologiegeschichtlichen Teil, der beschäftigt sich mit der Spinoza-Rezeption. Einerseits Spinoza-Rezeption im Judentum, das ist wieder eine eigene Geschichte, und andererseits, was du angesprochen hast, innerhalb der Linken nach 1945, und da ist es bemerkenswert, dass das vor allem die französische und italienische Linke war, die auf Spinoza zurückgegriffen hat, und die hat ihn, so meine These, die hat ihn gewissermaßen als Anti-Hegel gebrauchen können, um sich nicht mit Hegel auseinanderzusetzen, weil das würde sie wohin führen, wohin sie nicht wollte. Haben sie den Substanzbegriff und die ganze Philosophie von Spinoza aufgenommen, und andererseits aber auch, um sich nicht mit der deutschen Ideologie, mit Heidegger, Karl Schmitt kritisch zu beschäftigen. Das konnte auch dieser Substanzbegriff leisten. Und letztlich entspringt dem dann, also das ist sozusagen das, was sie angezogen hat an Spinoza und was ich als den positiven Staatsbegriff Spinozas bezeichne. Letztlich entspricht dem dann diese Bejahung des Politischen, diese offene Bejahung des Politischen, wie man sie heute bei Badiou und bei der schon erwähnten Chantal Mouffe und vielen anderen beobachten kann. Nicht? Das hat schon etwas mit der Spinoza-Rezeption nach 1945, bei Althusser zum Beispiel ganz stark ausgeprägt, bei Deleuze, bei Negri, du hast den erwähnt, nicht? Die haben dem vorgebaut. Trotzdem sind das für mich noch andere Spinozisten, ja? Die haben noch etwas, was sie vor diesem totalen Wahnsinn bewahrt, der sich bei Badiou heute zeigt. Und nicht zufällig Badiou oder Chantal Mouffe, die berufen sich ja nicht nur auf Spinoza, oder noch selten auf Spinoza, die gehen ja direkt sozusagen vom heideggerschen Seinsbegriff da aus. Ne? Während diese alten Spinozisten, alten linken Spinozisten, Althusser, bei Deleuze müsste man schon wieder eine Ausnahme machen, aber Negri, kann man sagen, dass es da noch so ein Vernunftmoment gibt, dass sie durch Spinoza rettet in gewisser Weise, diesem Wahn einfach nachzugeben. Und das liegt darin, denke ich, dass bei Spinoza, und das habe ich schon angedeutet bei meinem Auszug aus dem Buch, dass bei Spinoza ja Substanz tatsächlich bestimmt wird und damit auch der Vernunftbegriff und damit auch der Begriff der politischen Vernunft dadurch bestimmt wird, dass das Einzelne sich selbst erhält, im Ganzen, so wie das Ganze sich selbst erhält, nicht? Dass es hier sozusagen keinen Gegensatz geben darf zwischen der Selbsterhaltung des Einzelnen und des Ganzen. Und ich denke, diese Frontstellung zu dem Opferwahn, die da zum Ausdruck kommt, das ist natürlich auch andererseits wieder eine Schwäche Spinozas, dass er die Frage des Opfers, inwieweit sich der Einzelne für den Staat opfern muss, damit sich der Staat selbst erhalten kann, dass er diese Frage überhaupt verdrängt, nicht Spinoza. Das kam er noch damals. Auch Hobbes verdrängt sie zwar nicht, aber gerät da in unglaubliche Widersprüche. Kann das nicht auflösen, nicht? Dass einerseits der Souverän vom Untertan verlangen können muss, dass er sich für ihn bei Untergang des, also bei Strafe des Untergangs einsetzt, militärisch auch aktiv wird. Und andererseits sagt er aber, der Einzelne muss sich für den Staat nicht opfern können müssen. Also soll sich für den Staat nicht opfern, er hat das Recht, sozusagen jederzeit das Recht, seine eigene Selbsterhaltung gegenüber dem Staat als das Primäre zu setzen. Und da gerät Hobbes in die größten Widersprüche, argumentativ, während Spinoza diese Opferfrage überhaupt verdrängt, um sozusagen diesen positiven Staatsbegriff sich zu bewahren. Und diese Verdrängung findet dann, finde ich, auch bei Althusser oder bei Negri statt. Also die Folgen der Spinoza, was natürlich zur Folge hat, dass sie sich wehrlos machen gegenüber der deutschen Ideologie. Und das hat letztlich dann ermöglicht, dass heute Carl Schmitt und Heidegger solche Triumphe feiern in der Linken. So würde ich das umreißen. Ja, und meine Frage ging in eine ähnliche Richtung. Also, ich würde interessieren, was jetzt aus deiner Sicht das spezifisch zionistische des Spinoza hat. Naja. Du kennst ja schon den Anfang des ersten Teils, da geht es um den politischen Traktat, dann um den theologisch-politischen Traktat. Und das spezifisch Zionistische an Spinoza ist, dass er einerseits die Religion kritisiert, eine historisierende Bibellektüre veranstaltet, sich also da abwendet von der jüdischen Tradition. Und all das, was sozusagen im Judentum überlieferten Sinn eine große Rolle spielt, als offenbarte Religion, all das von politischen Verhältnissen abgeleitet wissen will. Also davon, dass das Judentum einmal einen Staat hatte, dass die jüdische Religion in diesem Staat entsprungen ist und dass auch zum Beispiel der Gedanke der Auserwählung des jüdischen Volkes durch Gott, von dem den er auch direkt Bezug nimmt, dass dieser Gedanke etwas zu tun hat mit diesem vergangenen Reich der Juden, das aber untergegangen ist. Und jetzt stößt er aber auf die Tatsache, dass die Juden ihre Religion bewahrt haben, auch nach Untergang des Reiches. Wobei ja die politischen Verhältnisse für ihn, so wie er das darlegt, die Voraussetzung sind für diese ganzen religiösen Vorstellungen. Und durch sie zu historisieren sind, nicht? Die religiösen Vorstellungen durch die politischen Verhältnisse. Jetzt stößt er darauf, dass die Juden weiterhin ihre Riten genauestens beobachten, wie er sagt, also auch vor allem die Beschneidung. Und kommt dann zu dem Ergebnis, dass das etwas zu tun haben muss mit dem Hass, der ihnen weiterhin entgegenschlägt. Und fragt sich ja, also ich vereinfache das jetzt alles, ist natürlich auch viel widersprüchlicher bei ihm, aber er fragt sich dann, grosso modo, woher kommt der Hass? Und auch diese Frage möchte er dann, also die Frage, die sich darauf richtet, was wir heute Antisemitismus bezeichnen, diese Frage möchte er auch ebenfalls mit den politischen Verhältnissen beantworten, indem er sagt, ja, es gibt Staaten, es gibt Souveräne, Könige, wie er sich ausdrückt, die ermöglichen es den Juden, sich vollständig zu integrieren. Und wenn sie sich vollständig integrieren können, dann vergeht auch der Hass. Und dann müssen die Juden eigentlich auch nicht mehr bei ihren Riten bleiben. Aber es gibt Könige, Staaten, Reiche, die erlauben diese Integration nicht. Er nennt das natürlich nicht Integration. Und darum lebt der Hass auch fort. Nicht? Und da ist er sehr skeptisch, nicht, dass hier sozusagen im Sinne der Aufklärung es möglich ist, dass die Souveräne alle so kluge und weise werden könnten, dass sie die vollständige Assimilierung überhaupt ermöglichen, was die Juden betrifft. Und deshalb sagt er, wird ihnen letztlich nichts anderes übrig bleiben, als wieder ihr eigenes Reich zu gründen. So ist die Argumentation von Spinoza. Also da merkt man doch noch auch so diesen Hobbeschen Geist, der ist da besonders deutlich spürbar, dass sozusagen die Souveräne sich nicht so einfach aufklären lassen. Dass es sich hier, Hobbes drückt das natürlich viel drastischer aus, wenn er vom Ungeheuer spricht, nicht vom Ungeheuer Leviathan. Aber da bewahrt sich Spinoza beim Aufklärungsgeist diese Skepsis gegenüber dem, was die einzelnen Souveräne dann wirklich tun. Das bleibt sozusagen doch offen. Da endet sozusagen auch die Hoffnung, die er hat, was die Durchsetzung der Aufklärung betrifft. Und deshalb diese Hinwendung, dieser früheste Zionismus, der sich denken lässt. Verhältnis ist sozusagen einerseits ein Abhängigkeitsverhältnis, nicht der praktische Imperativ setzt den kategorischen voraus und zugleich ist er der Versuch, was die Praxis selbst betrifft, konkret zu werden, soweit das überhaupt möglich ist im Rahmen eines Imperativs. Nicht? Aber sozusagen dieses Mittel-Zweck-Verhältnis zum Gegenstand des Imperativischen zu machen, was ja der kategorische Imperativ gar nicht tut, so formuliert, ob das jetzt bei Kant ist oder bei Adorno oder bei Marx, nicht der marxische Imperativ lautet ja, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein verlassenes, ein geknechtetes Wesen ist und so weiter. Das ist sozusagen auch ein kategorischer Imperativ und der praktische Imperativ, der dann zu formulieren wäre, der ist sozusagen indirekt in all dem enthalten, was Marx dann bei der Aufschlüsselung, bei der Entfaltung des Existenzialurteils über diese Gesellschaft zutage gefördert hat. Und in dem Sinn sozusagen ist der praktische Imperativ einerseits sozusagen abhängig vom Kategorischen, setzt ihn voraus, versucht aber zugleich, indem er auf Mittel-Zweck-Relationen zu sprechen kommt, auf Voraussetzungen eines vernünftigen Urteils, ja, versucht er die Bedingungen dafür klarer zu fassen, als das der Kategorische selbst kann. So würde ich das formulieren. Aber es ist, könnte man sich einmal den Kopf zerbrechen, wie das bei Kant aussieht, ne? Wie das bei Marx aussieht. Mir ist es jedenfalls sozusagen darum gegangen, das politische Engagement gerade in dieser Hinsicht zu kritisieren. Ja. Das politische Engagement zu kritisieren, ohne den kategorischen Imperativ damit in Frage zu stellen. Und deshalb die Notwendigkeit, so etwas wie einen praktischen Imperativ zu formulieren. Ja, wir werden ja jetzt bald rausgeschmissen. Oder? Ich hätte vielleicht zum Abschluss, wenn niemand sonst mehr was zu sagen hat, noch eine Frage. Und zwar hast du gesagt, dass in der im Marxismus irgendwie für den Begriff des automatischen Subjekts oft eigentlich einfach nur der Entfremdungsbegriff eingesetzt wird. Da würde mich einmal interessieren, wen du da konkret irgendwie vor Augen hast. Und auf der anderen Seite habe ich mich jetzt irgendwie gerade so an die Dissertation von Reichelt erinnert, und also zum Kapitalbegriff bei Marx. Und er zeigt aber doch eigentlich dann auch die Verbindung zwischen den beiden Begrifflichkeiten recht gut auf, indem er eben lang und breit herleitet, wie eigentlich in den marxischen Frühschriften, also in der deutschen Ideologie zum Beispiel, die Begriffe der Verdoppelung, der Verselbstständigung und so weiter schon auftauchen. Und das sind ja eigentlich wirklich die Begriffe, die dann auch zentral für den späten Kapitalbegriff dann eigentlich sind. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen, wie ja genau das Verhältnis eigentlich zu bestimmen wäre. Ja, also Reichelt ist da ganz wichtig, würde ich sagen, um das sich klar zu machen, welche Problematik da enthalten ist, wenn von Verdoppelung, Verselbstständigung die Rede ist. Ja, also den finde ich wirklich sehr, sehr wichtig, was das betrifft, sich die Grundlagen der marxischen Kritik vor Augen zu führen. Und also Reichelt zähle ich absolut nicht zu den Marxisten, bei denen sich sozusagen dieser Begriff, dieses Oxymoron vom automatischen Subjekt verselbstständigt, als Begriff verselbstständigt zu einem Schlagwort, nicht? Weil er diese Problematik tatsächlich sozusagen beim Namen nennt, weil er sich daran abarbeitet, das ist durchaus nötig. Aber wie soll ich sagen, es gibt so einen Umgang mit dem Ausdruck automatischen Subjekt des Kapitals, wo man sich dabei beruhigt, dass ja das automatische Subjekt des Kapitals macht sowieso, was es will, und das hat eigentlich nichts mehr mit den Individuen zu tun. Also man spricht dann gar nicht mehr von dem Verhältnis der Individuen im Prozess der Kapitalverwertung. Es ist modernisiert. Aber 20.30 werden im Erdgeschoss die PC-Räume versperrt. In weiterer Folge die Türen von der Ligikasse, so wie die Türen in der Universitätsstraße. Das Verlassen des Gebäudes ist ausschließlich bis spätestens 22 Uhr beim Portier möglich. Das ist auch automatisiert worden. Früher ist dann noch der Hausmeister aufgetaucht. Ne? Ja, also diese... Das automatische Subjekt als Schlagwort wird deshalb so oft als Schlagwort missbraucht, weil man sich damit darüber hinwegtäuschen kann, dass tatsächlich jedes einzelne Individuum in dieser Gesellschaft das Kapitalverhältnis immer zugleich auch bejahen muss, damit das überhaupt funktioniert, nicht? Und bevor man sich da in irgendwelche existenzialistischen Gebiete verirrt, um das zu benennen, was sozusagen die Verantwortung der Individuen ist im Prozess der Selbstverwertung des Werts, also das, was Marx selber noch mit dem Begriff der Charaktermaske ausgedrückt hat, um sich da nicht sozusagen irgendwie existenzialistisch zu verlaufen, verwendet man dann automatisches Subjekt als ein Schlagwort, als eine Spielmarke, mit der dann die Frage der Verantwortung des Einzelnen in der Gesellschaft sich gar nicht mehr stellt, weil sich das sowieso verselbstständigt hat. Ja. Geht da nicht ein bisschen das Klassenverhältnis verloren? Ja, das geht verloren. Genau. Aber es widerspricht dem nicht. Ne? Es relativiert in gewisser Weise das Klassenverhältnis nicht. Das würde jetzt natürlich, da könnte ich noch eine andere Passage, die ich eigentlich vorbereitet hatte, vorlesen, aber das geht ja jetzt zum Glück nicht, weil das viele weitere Diskussionen hineinführt, aber es ist ganz wichtig, sich das zu überlegen, in welchem Verhältnis steht zunächst einmal bei Marx diese Frage der Verwertung des Werts des automatischen Subjekts zur Frage des Klassenverhältnisses. Das muss man sich einmal bei Marx ansehen, inwieweit ist das bei ihm sozusagen klar, inwieweit kann er da ein Verhältnis herstellen. Das ist die eine Sache, und was ich sozusagen dann versuche, im Anschluss daran in dem Buch zu zeigen, ist, dass natürlich die Klassenverhältnisse weiter bestehen, ja? Wenn man vom Verwertungsprozess des Kapitals ausgeht, aber dass es unmöglich wird, das Proletariat sozusagen als eine Klasse außerhalb dieses Verwertungsprozesses zu fixieren und sozusagen als Hoffnungsträger und als revolutionäres Subjekt zu fetischisieren. So, wenn man diesen Gedanken vom automatischen Subjekt des Kapitals, wenn man das Kapitalverhältnis wirklich ernst nimmt, so wie Marx es bestimmt, dann ist das Proletariat selber immer ein integrierter Bestandteil des Kapitalverhältnisses. Und damit verhindert man das, was für den Marxismus nach Marx ja kennzeichnend wurde. Man denke nur an Lukács, der aus dem Proletariat das identische Subjekt-Objekt im Hegelschen Sinn macht. Nicht? Das heißt, bei ihm ist es zwar nicht außerhalb des Verwertungsprozesses situiert, aber es ist sozusagen der Umschlagpunkt, der Umschlagpunkt in dieser verselbstständigten hegelischen Dialektik begriffen, der dann das Bewusstsein der Ware sozusagen das Proletariat realisiert, weil es selbst irrtümlich, das hat ja Marx gar nicht bezeichnet, weil es selbst als die Ware, also der Arbeiter selbst als Ware fungiert bei Lukács, deshalb kann sozusagen die Ware in der Selbstreflexion über die Warengesellschaft hinausgehen. Also das ist die hegelische Denkfigur bei ihm, während Marx ja gar nicht den Arbeiter als Ware verstanden hat, sondern die Arbeitskraft, ein ganz wesentlicher Unterschied. Wenn man das ernst nimmt, dass sozusagen Arbeiter und Arbeitskraft getrennt sind, ja, dann kommt man auch nicht auf solche Lukács, also Geschichte im Klassenbewusstsein, auf solche Konstruktionen in der hegelischen Dialektik. Und dann wird man auch nicht so einfach das Proletariat, die Arbeiterklasse als revolutionäres Subjekt verstehen können. Aber andererseits natürlich kann man die Gesellschaft nach wie vor nur wirklich verstehen, indem man sie über die Vertragsverhältnisse natürlich als Klassengesellschaft begreift. Während sozusagen die Klassengesellschaft in der Krise immer dazu droht, Gemeinschaftsformen an die Stelle von Vertragsverhältnissen zu setzen, im Extremfall dann im Nationalsozialismus, in der Volksgemeinschaft diese Klassenverhältnisse aufzulösen. Nicht? Indem die ganze Gesellschaft ausgerichtet wird auf den Vernichtungskrieg, ist es möglich, die Klassenverhältnisse in der Volksgemeinschaft völlig zum Verschwinden zu bringen. Geht auch jetzt nur über einen Nationenbegriff. Bitte? Geht auch jetzt nur über einen Nationenbegriff. Ja, ja, genau. Es ist immer dieselbe Tendenz, aber die Frage ist, wie weit wird diese Tendenz getrieben? Ne? Da unterscheidet sich das dann. Ja, das grundsätzlich falsche Bewusstsein. Ja. Also das passgenaue falsche Bewusstsein des Proletariers in seinen Produktionsbedingungen. Was ist da die Gleichung dazu? Du hast es kurz angesprochen und dann warst du aber gleich weg. Da steckt schon einiges auch noch drinnen, weil notwendig falsches Bewusstsein ist sozusagen hat so etwas Definitorisches, nicht? Also so eine ideologiekritische Definition, die sich sozusagen keinen Kopf macht darüber, was denn diese Notwendigkeit ist. Also worin besteht die Notwendigkeit? Und die Frage ist sozusagen, in welchem Verhältnis steht auch das Individuum zur Gesellschaft. Und aber dieses Definitorische hat durchaus seine Berechtigung, wenn man das Klassenbewusstsein als Abstraktes bestimmen möchte. Ja, da würde ich sagen, hat diese Definition durchaus ihre Berechtigung und kommt auch nicht von ungefähr sozusagen aus dieser marxistischen Tradition, dass man versucht hat, das Klassenbewusstsein möglichst abstrakt zu bestimmen. Stammt ja auch die Formulierung von Lukács als notwendig falsches Bewusstsein. Da hat es seine Berechtigung, aber wenn es um diese wahnhaften Formen geht, die in der Krise hervortreten, also wir haben ja davon gesprochen, von dieser Gemeinschaftsform, von dem Volksgemeinschaftsbewusstsein und vom Antisemitismus, von der tatischen Projektion, da klappt das nicht mehr mit diesem definitorischen Vorgehen. Ja? Wenn man sozusagen über dieses rein ökonomische, über die ökonomische Bestimmung des Klassenbewusstseins hinausgeht und sich fragt, in welchem Verhältnis steht der Einzelne zum Staat, wie identifiziert er sich mit dem Staat oder mit der Gemeinschaft, ja, dann ist die Notwendigkeit selber sozusagen zu problematisieren. Ja. Dann reichen solche Bestimmungen nicht einfach aus, notwendig falsches Bewusstsein, sondern man muss sich dann tatsächlich fragen, und da muss man auch die Psychoanalyse mit einbeziehen, sonst kommt man da nicht weiter. Nicht? Und der Projektionsbegriff stammt ja von Freud. Und die kritische Theorie greift da auf die Psychoanalyse zurück, um gerade sozusagen über dieses notwendig falsche Bewusstsein auch hinausgehen zu können. Das wäre da zu beachten.